Sind es Gerüchte, Falschmeldungen, Gedankenspiele, Absichten oder insgeheim bereits fest vereinbarte Beschlüsse? Tatsache ist, dass auffallend viele die Mehrwertsteuer ins Gespräch bringen, wenn es darum geht, Haushaltslöcher zu stopfen, die die Politik zum Teil selbst zu verantworten hat. Durch die Abwrackprämie und anderen ökonomischen Unsinn oder durch neue strukturelle Defizite wie das gesetzlich verankerte Versprechen, die Renten in keinem Falle zu kürzen. Zugegeben, der Löwenanteil ist auf die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen, die den Exportweltmeister Deutschland besonders hart trifft, aber eben nicht alles. Für die Union kommt die Diskussion höchst ungelegen, ist es doch ihre feste Absicht, sich im Wahlkampf in Konkurrenz zum Wunschkoalitionspartner FDP als Steuersenkungspartei zu profilieren, wenngleich ohne festes Versprechen und ohne festen Termin. Dazu passen Forderungen eines ihrer führenden Ministerpräsidenten Baden-Württembergs Günther Oettinger nach Erhöhung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes wie die bekannte Faust aufs Auge. Dass es höchste Zeit ist für eine Neujustierung der Produktpalette, für die ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz gilt, steht außer Frage. Die gigantischen Haushaltsprobleme, mit denen die neue Bundesregierung konfrontiert ist, werden damit nicht einmal ansatzweise gelöst. Jetzt rächt es sich bitter, dass die schwarz-rote Koalition in den Zeiten, als die Steuereinnahmen kräftiger sprudelten denn je, nicht vorgesorgt hat für wirtschaftlich magere Perioden oder einen Konjunktureinbruch, von dem jeder wissen konnte, dass er irgendwann kommen musste. Allenfalls mit der Schnelligkeit, der Dynamik und der Heftigkeit, bedingt durch die Finanzkrise, hatte man so nicht rechnen können. Die mittelfristige Finanzplanung sieht globale Mindereinnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe vor, von denen derzeit niemand sagen kann oder will, wie sie zu kompensieren sind. Bundesfinanzminister Steinbrück will nichts ausschließen, aber auch nichts einschließen, wie er sich ausdrückte, um Spekulationen nicht anzuheizen, und erreichte damit das genaue Gegenteil. Dass mit Blick auf den Haushalt eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1 oder 2 Prozentpunkte die einfachste und sicherste Lösung wäre, das meiste Geld brächte, steht außer Frage. Doch derlei Vorschläge einer wachsenden Zahl von Experten sind politisch nicht durchsetzbar und einer Bevölkerung nicht zumutbar, die einen Großteil der vom Finanzkapital zu verantwortenden Zeche zu bezahlen hat und auch vom vorangegangenen Boom in keiner Weise profitierte. Schon einmal haben Union und SPD die Wähler bei der Mehrwertsteuer verschaukelt, ein zweites Mal darf sich dies nicht wiederholen. Der Schaden für die beiden Volksparteien und damit für die Demokratie wäre kaum wieder gut zu machen. Zu alledem passt die Meldung, dass Union und SPD die Auslagerung von Schrottpapieren aus den Bilanzen der privaten Bankinstitute steuerlich günstiger gestalten wollen als bislang geplant. Auch die Landesbanken sollen nicht leer ausgehen. In ihrem Falle ist eine steuerbefreiende Lösung mithilfe der Mehrwertsteuer in der Diskussion.